wussten sie schon, Clinton will alle Gefangenen entlassen. Und außerdem hilft die US-Regierung illegalen Einwanderern ins Land. Und kein Wunder also, die Kriminalität in Amerika, die steigt. Klingt krude? Ist es auch. Trumps Wahlkampf hat aber mit solchen Falschaussagen erst so richtig an Fahrt aufgenommen. Und damit ist er nicht allein. Auch die Brexit-Kampagne hat es mit den Fakten nicht ganz so genau genommen. 350 Millionen Pfund soll Großbritannien wöchentlich an die EU überweisen. Auch das grober Unfug. Genau wie die Behauptung der AfD, die Bundesregierung wolle das Bargeld abschaffen. Das Erstaunliche daran, diese unverhohlenen Lügen, die schaden weder Trump noch den britischen EU-Gegnern noch der AfD. Sind wir also in so etwas wie das postfaktische Zeitalter eingetreten? Steckt die Wahrheit in der Krise? Und was meinen wir eigentlich, wenn wir Wahrheit sagen? Fragen, die auch den Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen umtreiben. Ich freue mich jetzt, dass ich mit ihm verbunden bin. Schönen guten Tag, Herr Pörksen. Guten Tag, ich grüße Sie. Herr Pörksen, wie kann das sein, dass diese Falschaussagen Trump und den anderen nicht schaden, dass sie ihn nicht an Überzeugungskraft nehmen? Das ist zunächst einfach ein Phänomen. Also hier haben wir es offenbar damit zu tun, ja nicht mehr, dass die Leute nicht mehr an Wahrheit glauben. Ich glaube, das ist gar nicht, oder ich denke, das ist gar nicht das Problem, sondern dass sie ihre eigene gefühlte Wahrheit vertreten. So etwas, was der Comedian Steve Colbert einmal Truthiness genannt hat, also diese gefühlte Wahrheit. Und wir haben natürlich in den gegenwärtigen Medien- und Informationsumgebungen des digitalen Zeitalters alle Möglichkeit, unsere gefühlte Wahrheit gleichsam zu bestätigen. Aber in der Tat, es ist ein Phänomen. Trump sagt häufig die Unwahrheit, widerspricht sich, behauptet an einem Tag dies, an einem anderen jenes. Ganz merkwürdige Geschichte und ein ganz merkwürdiges Phänomen. Ja, vielleicht müssen wir da zu Beginn die Fragerichtung auch nochmal umkehren und uns selbst fragen, worüber wir uns eigentlich so empören. Was meinen wir denn genau, wenn wir von einem Fakt sprechen? Und warum sind uns Fakten so wichtig? Na, mit Faktum meinen wir in einem alltagssprachlichen, alltäglichen Sinn schlicht und einfach das Sichere, das Gesicherte oder die Gewissheit, das Unhinterfragbare. Das ist so etwas wie das alltägliche Verständnis. Ein realistisch, erkenntnistheoretisch, erkenntnisphilosophisches Verständnis würde sagen, das Faktum ist das Widerständige, etwas, was wir nicht durch unsere Interpretation überformen oder auflösen können. Und ein Konstruktivist würde sagen, ja, na, das Faktum ist das Gemachte, das Resultat einer Perspektive, eines Blickwinkels, also frei nach dem Credo von Nietzsche. Es gibt keine Fakten, es gibt nur Interpretation. Aber ich glaube, es geht, wenn wir uns so über Trump erregen oder über die Gerüchteküche in den sozialen Netzwerken oder die frei flottierenden Satiremeldungen, die aber gar nicht als solche erkannt werden. Es geht ganz wesentlich darum, dass das Gefühl besteht, ja, wir verlieren so etwas wie die Basis, so etwas wie den sicheren Grund, wie die gemeinsame Agenda, über die wir uns immerhin dann noch streiten können. Ja, Sie haben schon die gefühlte Wahrheit angesprochen und mit dieser gefühlten Wahrheit hat sich auch diese Woche Angela Merkel rumgeschlagen in ihrer Reaktion auf die Berliner Wahlergebnisse. Denn obwohl die veränderte Gesetzeslage in Deutschland Asyl ja deutlich erschwert, hält sie für viele trotzdem der Eindruck, Merkel lade Flüchtende aus der ganzen Welt regelrecht dazu ein, nach Deutschland zu kommen. Und da ist dieses Stichwort Truthiness, die gefühlte Wahrheit, ein ganz wichtiger Punkt. Denn woran bemisst sich denn diese gefühlte Wahrheit? Denn Fakten, die kann man ja normalerweise eigentlich eher nicht fühlen. Nein, Fakten kann man nicht fühlen, aber die gefühlte Wahrheit ist etwas, was wir glauben wollen. Das ist eigentlich die Wahrheit, die wir glauben wollen, weil es unserem Vorverständnis, unserer Perspektive, unserer Haltung, unserer Weltanschauung, unserer Ideologie entspricht. Und wir haben nun Informations- und Medienumgebung, die es uns erlauben, gleichsam zum Regisseur unserer Welterfahrung zu werden. So könnte man das vielleicht sagen. Man kann ja aus unendlich vielen Quellen durch eine einfache Suchanfrage gleichsam sich eine private Wirklichkeit zusammenbauen. Basteln, die aber dann als allgemeingültige Realität erscheint. Und man kann sich in die Echokammer mit den anderen zurückziehen und sich permanent versichern, dass man doch im Recht ist mit seinen Gefühlen oder seinen Annahmen über die Flüchtlingskrise, mit seinen Vorstellungen, den eigenen Vorstellungen über die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit des Impfens, mit seinen Behauptungen über die Annahme, dass sich Medien gleichsam irgendwie verschwören, um ein bestimmtes Meinungsklima zu schaffen. All das ist heute ja sehr leicht und ungleich leichter möglich in diesen gatekeeperfreien Zeiten, an der nicht mehr an der Sphäre zur öffentlichen Welt Schleusenwärter, eben Gatekeeper stehen, Journalistinnen und Journalisten, die gleichsam allmächtig sind und die sortieren und die sagen, was ist wahr, was ist nicht wahr, was stimmt, was ist gültig und was ist nicht gültig. Also man akzeptiert nur noch das, was man ohnehin schon glaubt. Dafür gibt es eine sehr schöne Wortneuschöpfung, das Faktoid. Und jetzt stellt sich ja die Frage, Sie haben es auch schon etwas angedeutet, warum hat dieses Faktoid gerade heute Konjunktur? Und der Verdacht liegt nahe, natürlich hat das auch mit den neuen Kommunikationsformen zu tun. Wie? Ja, jeder kann sich seine Wirklichkeit zusammen googeln, die Experten, die Plattformen, die Ideen finden, die ihm entsprechen. Das ist einerseits eine wunderbare Nachricht. Das können sich diejenigen finden, die sich austauschen wollen, im Extremfall vielleicht über eine seltene Krankheit, unter der sie leiden. Es können sich diejenigen zusammenfinden, die ein mehr oder minder seltenes Hobby pflegen. Aber es können sich eben auch diejenigen zusammenfinden, die im Extremfall einer rassistischen Weltsicht anhängen und die nun in ihre eigenen Bestätigungsmilieus abdriften, sich von der Agenda der Allgemeinheit lösen, sich nicht mehr irritieren lassen durch Gegenmeinungen, sondern sich ihre Meinung als einzige Wahrheit in den Echokammern der Digitalsphäre, in den Echokammern der sozialen Netzwerke zu bestätigen wissen. Und das ist ein in dieser Dimension neuartiges Phänomen. Das heißt, es ist sehr leicht geworden, der Konfrontation mit der anderen Weltsicht, der Konfrontation mit der widersprechenden Weltsicht auszuweichen und sich in so etwas hinein zu hypnotisieren, was Medienwissenschaftler eine Mehrheitsillusion nennen. Also die Vorstellung, wir sind viele. Ist es eigentlich ein Problem, dass auch die Medien befeuern, mit ihrem Anspruch auf aktuelle Fragen auch immer sofort zu reagieren und Antworten zu geben mit dem sogenannten, also Sie haben dafür das Wort Sofortismus geprägt. Und passend dazu hat der Netzphilosoph Peter Glaser einmal gesagt, Informationen sind schnell, aber die Wahrheit, die braucht Zeit. Betreiben also auch die Medien so etwas wie Raubbau an der Wahrheit? Ich glaube, dass diese Geschwindigkeitsbedingungen des digitalen Zeitalters, also diese Hochgeschwindigkeitsbedingungen, es zumindest sehr viel schwieriger machen, Wahrheitsfindung zu betreiben. Wenn Sie nach einem Attentat, nach einem Amoklauf, nach einem Terrorakt im Live-Modus nun auf Sendung gehen und das Gefühl haben, Sie müssen nun irgendetwas präsentieren, Sie wissen aber noch gar nichts Genaues, dann verführt das unvermeidlich zu Spekulation, zu Ad-hoc-Kommentaren, zu einer mehr oder minder sinnlosen Psychologisiererei. Das heißt, diese Zwänge des Mediums machen es in der Tat schwieriger, so etwas wie ausgeruhte, entschleunigte und seriöse Wahrheitsfindung zu betreiben. Manchmal müssen wir uns einfach eingestehen, müssen Medienmacher einfach eingestehen, wir wissen etwas nicht genau, wir wissen es noch nicht. Und dieser Zustand der Ungewissheit ist aber sehr, sehr schwer auszuhalten. Und insofern springt man gerade in solchen Extremsituationen, dann viele nach Informationen suchen, mit Spekulation rein und geht in dieses Informationsvakuum und löst es scheinbar zumindest auf, indem man Dauersendungen produziert, die aber gar nicht in dem Sinne der Klärung der Sachverhalte dienen. Ja, wenn wir jetzt also bei Google Informationen nur noch abrufen und selbst gar nicht mehr den Schritt tun, zu unterscheiden, zu interpretieren, zu prüfen, wenn wir also gar nicht mehr unterscheiden zwischen validem Wissen auf der einen Seite und bloßen Behauptungen auf der anderen Seite, muss man dann so weit gehen zu sagen, Teile der Gesellschaft verlernen gerade zu wissen, verlieren das, was wir eigentlich Urteilskraft nennen? Ich bin kein Kulturpessimist. Sehen Sie, ich komme aus einer Universität und wir verkörpern gewissermaßen die Bildungshoffnung schlechthin. Aber es ist zumindest eine in den Informationsumgebungen des digitalen Zeitalters angelegte Gefahr, über die Sie sprechen. Und wir müssen uns auseinandersetzen als Gesellschaft und nicht nur in den Räumen der Universität, wo wir irgendwelche Studien und Debatten führen. Wir müssen uns auseinandersetzen als Gesellschaft mit dieser Gefahr. Also was heißt es, wenn man sich so leicht von der Agenda der Allgemeinheit lösen kann? Was heißt das, wenn sich das Bestätigungsdenken gleichsam zu entfesseln vermag, wenn man seine eigenen Bestätigungsmilieus gründen kann? Was heißt das für eine Gesellschaft, was heißt das für eine Demokratie, die immer auch auf der Idee, auf dem Gedanken aufbaut, wir streiten um Wahrheit, wir streiten um eine gemeinsame Agenda. Es gibt ein gemeinsames Reservoir von Themen und darüber debattieren wir. Vielen Dank, Herr Pörksen. Wir sprechen da gleich weiter. Und wie gesagt, unsere Unterhaltung hat schon gezeigt, Wahrheit ist umstritten und dementsprechend natürlich auch eine der großen Themen für die Philosophie. Ein ganzer philosophischer Fachbereich widmet sich den Wahrheitsfragen, die Erkenntnistheorie. Und darum soll es uns auch gleich gehen, also um die Frage, wie hängt eigentlich der gesellschaftliche Streit um die Wahrheit mit dem Philosophischen zusammen? Sie hören Sein und Streit, das Philosophiemagazin im Deutschlandradio Kultur. Und wir sind im Gespräch mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Herr Pörksen, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Wahrheit für Teile der Gesellschaft nicht mehr allzu viel mit Fakten zu tun hat. Und da stellt sich die Frage, was hat eigentlich das Aufkommen dieses sogenannten postfaktischen Zeitalters mit den Philosophen, mit den Theoretikern der Wahrheit zu tun? Und ein Beispiel, das mir da sofort in den Sinn gekommen ist, ist der französische Philosoph Jean Baudrillard, einer der großen Namen des französischen Poststrukturalismus. Und er hat sich 1991 doch tatsächlich zu der Behauptung verstiegen, der Golfkrieg, der existiere gar nicht, während im Irak jeden Tag Menschen getötet wurden. Wie kann man das erklären, dass sich ausgerechnet ein hochkarätiger Philosoph so einen Fehltritt erlaubt? Ich glaube, das ist eine intellektuelle Bankrotterklärung, die wir, Sie spielen auf dieses Spiegel-Interview aus dem Jahre 1991 an, die wir hier vor uns sehen. Das muss sich vergegenwärtigen, das war das Jahr, in dem in diesem zweiten Golfkrieg, also Bomben im Irak fielen und Menschen zu Tode kamen, und da haben ihn zwei Spiegeljournalisten interviewt und aus meiner Sicht ein Zeitdokument geschaffen, nämlich ein Dokument der intellektuellen Verspieltheit und einer postmodernen Leichtigkeit, die wir heute unter unseren gegenwärtigen Medien-, Informations- und Sichtbarkeitsbedingungen so gar nicht mehr durchhalten könnten. Also Baudrillard hat im Grunde genommen seine Simulationstheorie und seine faszinierende, zum Teil faszinierende Auseinandersetzung mit den Mechanismen des Scheins dann immer weiter radikalisiert und fröhlich erklärt, ja, wir können gar nichts mehr sicher wissen. Und als die Spiegelredakteure ihn dann gefragt haben, ob er nicht als Kriegsberichterstatter mal vor Ort nachschauen wollte, hat er lachend gesagt, nee, er würde sich lieber vom Virtuellen ernähren. So war seine damalige Formulierung. Aus meiner Sicht ist das eine interessante intellektuelle Bankrotterklärung, die zeigt, in welcher Weise man damals in den Universitäten postmodern, ich glaube, man muss es so sagen, herumphilosophiert hat, wesentlich eine Sprachgeste gepflegt hat und letztlich gleichgültig war gegenüber dem Leid und gegenüber dem Schrecken des Krieges. Jetzt muss man aber auch sagen, die Theoretiker der Postmoderne sind selbst auch Kinder ihrer Zeit gewesen. Peter Watzlawick, Francisco Varela, viele dieser Denker reagierten mit ihren Theoremen auf die Erfahrung des Totalitarismus, also auf die Erfahrung, dass der Staat bestimmt, was wahr ist. Und dann ist Wahrheit natürlich erstmal ein Herrschaftsinstrument. Und das Anliegen, diese Deutungshoheit über Wahrheit als Machtmittel zu entlarven, die ist erstmal nachvollziehbar und auch wichtig. Also wo genau haben sich manche dieser Postmodernisten verrannt? Na, ich glaube, Sie haben völlig recht. Also die postmodernen Philosophien, die relativistischen Erkenntnistheorien, der Konstruktivismus, die waren immer auch korrektiv. Die waren immer auch eine Reaktion. Paul Watzlawick hat die Schrecken des Nationalsozialismus erlebt, Heinz von Förster, ebenso Humberto Maturana oder Francisco Varela waren in die Auseinandersetzung hineingezwungen mit den Schrecken der Diktatur von Pinochet. Wissen Sie, das Problem ist, wenn man eine Erkenntnistheorie gleichsam absolut setzt, wenn sich Denken gleichsam absolut setzt. Und das passiert unter anderem auch dadurch, dass es zu einer Mode wird, dass alle nun das konstruktivistische oder das postmoderne oder das relativistische Mantra nachbeten. Und das ist in den 90er Jahren in den Universitäten in unterschiedlichsten Teilen der Welt passiert. Auf einmal waren die Realisten in der Defensive und auf einmal hatten die Konstruktivisten oder die Vertreter der postmodernen Philosophie das große Wort. Und hier ist genau der Moment der Selbstdogmatisierung, auch der Übertreibung eines Denkens, das Reaktion ist und Reaktion sein will, das Korrektiv ist und das Korrektiv sein will, in Richtung einer alleinselig machenden Doktrin. Und darin besteht eine ernste Gefahr. Das kann man den Urhelden dieses Denkens gar nicht mal im Einzelnen vorwerfen. Also sieht man mal von den merkwürdig verspielten Ideen eines Baudrillard ab. Das kann man denen gar nicht im Einzelnen vorwerfen, sondern es ist ein Phänomen, das eben Philosophie auch den Gesetzen des Modischen unterliegt und den Gesetzen des Sozialen unterliegt, mit allen auch negativen Folgewirkungen der Gruppenbildung oder auch der Sektenbildung in akademischen Kreisen. Es gibt ein Buch von Ihnen mit dem sehr schönen Titel »Die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners«. Und darin finden sich lange Gespräche zwischen Ihnen und einem der radikalsten Konstruktivisten unserer Zeit, dem österreichischen Physiker und Philosophen Heinz von Förster. Und der sagt an einer Stelle, wenn der Begriff der Wahrheit überhaupt nicht mehr vorkäme, könnten wir vermutlich alle viel friedlicher miteinander leben. Ist das nicht einer der größten Trugschlüsse, die man ziehen kann? Na, ich glaube nicht. Ich glaube, dass Förster hier schon einen Punkt hat. Er sagt, radikalisiert es an einer Stelle dieser Gespräche, die Sie erwähnt haben, noch weiter, sagt, Wahrheit bedeutet Krieg. Ja, das Wahrheitsideal, eine absolute Vorstellung von Wahrheit, wurde, lässt sich geschichtlich zeigen, in religiösen Auseinandersetzungen, in weltanschaulichen, ideologischen Auseinandersetzungen benutzt, um Gewalt zu legitimieren. Wahrheit als dogmatisches Konzept wurde zum Instrument, um ja sich selbst zur Gewalt zu ermächtigen und die anderen im Namen der Wahrheit, der einzig richtigen Weltsicht zu unterdrücken. Aber das ist aus meiner Sicht eine Perspektive, eine in der Wahrheitsidee angelegte Gefahr, dass sie uns dogmatisch werden lässt, im Extremfall vielleicht sogar gewalttätig, dass sie uns zu Bekehrungs- und Begradigungsgesprächen in der Sphäre der Kommunikation verführt, dass wir da also anderen immer mitteilen müssen, was ist nun richtig und wie kommen sie wieder zurück auf den Weg des korrekten Wahrnehmens und des korrekten Glaubens. Das ist eine in der Wahrheitsidee angelegte Gefahr. Aber gleichzeitig gibt es auch einen eigenen Wert des Wahrheitskonzeptes, nämlich im Sinne einer orientierenden Norm. Wir ringen um Wahrheit, wir streiten um Wahrheit, wir benutzen Wahrheit gleichsam als Chiffre für eine gemeinsame Bezugsbasis des Gesicherten, über die wir dann wieder diskutieren und über die wir auch streiten. Also ich denke, das Wahrheitsideal ist sehr viel vielschichtiger. Es ist nicht nur eine Chiffre für Gewalt, aber es kann es durchaus sein. Da stimme ich dem geschätzten Heinz von Förster nach wie vor zu. Jetzt gibt es in den letzten Jahren eine scharfe Antwort auf den Relativismus der Postmoderne, den sogenannten neuen Realismus. Und die beiden zentralen Köpfe in der deutschsprachigen Debatte, die sind da der Philosoph Markus Gabriel und sein italienischer Kollege Maurizio Ferraris. Und diese beiden, die verkünden die Rückkehr zur Empirie. In ihren Texten, da ist zum Beispiel zu lesen von der segensreichen Wirkung der einen Wahrheit. Schlägt das Pendel, das erkenntnistheoretische Pendel, jetzt also wieder zurück ins andere Extrem? In der Tat, das lässt sich beobachten. In den 90er Jahren hatten die Konstruktivisten und die postmodernen Philosophen ihre große Zeit. Und heute ist das Stichwort vom neuen Realismus en vogue. Also wie eine merkwürdige Dialektik der Verhältnisse. Erst geht man in die eine Richtung, vielleicht auch in das eine Extrem. Und dann schwenkt das Pendel wieder um und man manövriert sich in das andere Extrem. Also der neue Realismus will ja einfach zunächst ein Name sein für das Zeitalter nach der Postmoderne, für das Zeitalter nach Auffassung dieser beiden genannten Autoren der absurden Relativismen. Ja, dann haben wir jetzt also ein doppeltes Problem. Dann haben wir sozusagen zwei erkenntnistheoretische Extrempositionen. Auf der einen Seite eine Fraktion von postmodernen Beliebigkeitsdenkern, die dem Faktischen sozusagen ganz abgeschworen haben. Und auf der anderen Seite die neuen Realisten, die das Objektive dann wieder völlig unkritisch beschwören. Was machen wir da? Und mit einem Augenzwinkern haben Sie da den neuen Situationismus ins Leben gerufen. Was ist das für ein Vorschlag? Das ist ein Vorschlag, den ich mal essayistisch ausprobiert habe in einem Artikel. Da geht es darum zu sagen, ja, die erkenntnistheoretischen Extrempositionen können für sich genommen, wenn sie im Anschein des Absoluten dastehen, immer dogmatisch werden. Die Relativisten können sich auf ein Glaubensbekenntnis vereinigen und die Konstruktivisten, die neuen Realisten. Also diese Gefahr der Selbstdogmatisierung eines erkenntnistheoretischen Entwurfs, die besteht immer. Und der neue Situationismus war so ein Versuch, ja mal mitzuspielen in diesem endlosen Spiel der Ismen, der neuen Realismen und Postmodernismen und Konstruktivismen. Aber in der Tat augenzwinkernd gemeint. Was meine ich damit, wenn man es für einen Moment lang ernst nimmt? Ich würde sagen, wenn wir uns beobachten, und jetzt rede ich als Kommunikations- und Medienwissenschaftler, als jemand, der sich sein Leben lang mit Kommunikation befasst, wenn wir uns beobachten, dann sehen wir eigentlich, dass wir ja unser eigenes Vorgehen, unser eigenes sich Beziehen auf Wahrheit eigentlich immer unter dem Vorbehalt situativer Stimmigkeit verwenden. Es gibt Momente, wo wir sagen, na lass ihn doch. Ich weiß zwar, dass ich meiner Auffassung von Wahrheit nicht entspricht, aber ich bin jetzt mal um der Harmonie willen, um des lieben Friedens willen still. Es gibt Momente, wo wir das Gefühl haben, wir müssen aggressiv um Wahrheit streiten. Also Wahrheit ist auch eine Kategorie, die gewissermaßen dem situativ angemessen erscheinenden Takt gehorcht. Mal ist es sinnvoll, aggressiv um Wahrheit und Gewissheit zu streiten und zu ringen, und mal scheint uns das überhaupt nicht geboten. Und so ist der neue Situationismus zu verstehen. Wie gesagt, kein ganz ernstzunehmender Entwurf, mehr ein Versuch, das Spiel mit den Ismen ein wenig zu verstören durch ein kleines Lachen, durch ein kleines Fragezeichen und durch die durchaus ernst gemeinte Idee, ja, ist nicht auch das Gespräch über Wahrheit und ist nicht auch die Energie, die wir da reingeben, eine Frage des kommunikativen Taktes. Ja, lassen Sie uns am Schluss nochmal auf den Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurückkommen. Denn wir haben ja bei Trump und anderen politischen Positionen angefangen, die sich nicht mehr um die Richtigkeit ihrer eigenen Behauptungen scheren oder auf jeden Fall nicht immer und trotzdem aber viele Menschen überzeugen. Und jetzt haben wir auf dem Feld der Erkenntnistheorie auch einen fundamentalen Streit um die Wahrheit festgestellt. Da könnte man ja fragen, wenn sich selbst die Akademie streitet, warum ist es dann eigentlich so wichtig, dass wir als Gesellschaft einen Konsens, mindestens einen Minimalkonsens darüber haben bzw. bewahren, was uns als wahr gilt, woran sich Wahrheit bemisst. Warum ist das so wichtig? Also zunächst, ich würde diesen Streit der akademischen Welt in keiner Weise für problematisch halten. Die Wahrheitsfrage ist ja von Platon bis Kant, von Wittgenstein bis Karl Popper im Grunde genommen eine Grundfrage der Philosophie, die immer unterschiedlich seit den Skeptikern im 6. vorchristlichen Jahrhundert über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg immer unterschiedlich beantwortet wird zwischen Realisten, Konstruktivisten, Neurobiologen, postmodernen Philosophen und so weiter und so fort. Aber wir brauchen natürlich als Gesellschaft eine gemeinsame Agenda, eine gemeinsame Bezugsbasis, eine Welt eben des Faktischen, auf die wir uns beziehen, eine Welt der Gewissheiten. Und wenn sich nun medial unterstützt Parallelrealitäten in einer Gesellschaft verfestigen, Parallelöffentlichkeiten verfestigen, Formen des Denkens, die sich immer weiter panzern, immer weiter abschließen gegenüber dem Außeneinspruch und der Außenkorrektur, dann ist das in der Tat gefährlich für eine Demokratie. Denn wir müssen ja, um den demokratischen Prozess vital und in Gang und lebendig zu halten, miteinander reden. Und wenn dieses Miteinander reden und dieses sich beziehen auf die gemeinsame Welt nicht mehr gelingt, dann ist das gefährlich. Dann ist der Streit um die Wahrheit also auch ein Streit um die Demokratie. Herzlichen Dank, Bernhard Pörksen, für dieses Gespräch über die umkämpfte Wahrheit im digitalen Zeitalter. Ich danke Ihnen.